Öffentlicher Münzfernsprecher, telefonieren ab 5 Cent, Teleruf, Weserstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören nach wie vor etwa 3 Millionen Hinweisschilder für Zeitschriften und Eiscreme sowie ein Kronkorken ohne Markenbezeichnung sowie ein zusammengeknülltes Stück Papier auf einem Kaugummiautomaten sowie eine große Anzahl an Blättern, die hier neben einem Baum und auf dem Bürgersteig sowie in der links neben dem Fernsprecher befindlichen kleinen Grünanlage verteilt sind. Ansonsten, außer einem Ehepaar, das hier in bunter Joggingkleidung mit erröteten Gesichtern über den Bürgersteig spaziert, keine besonderen Vorkommnisse erreicht.